Ich brauchte nicht lange zu warten. Es war am nächsten Tage, kurz vor Einbruch der Nacht, die einen feuchtkalten Nebel mit sich brachte, den man eher im September als im August erwartet hätte. Firmin, mein Vetter und ich hatten bemerkt, dass im Laden zufällig kein Kunde war und hatten uns zu seinen Schwestern Marie-Louise und Charlotte gesellt. Ich hatte ihnen das Geheimnis, das mich so ungewöhnlich zeitig nach Le Vieux-Nancy geführt hatte, anvertraut. Die Ellenbogen auf den Ladentisch gestützt, erzählten wir uns, was wir von dem geheimnisvollen jungen Mädchen wussten, und es war recht wenig, als uns ein Wagenrollen den Kopf heben ließ. »Da ist sie«, flüsterten sie. Einige Sekunden später hielt das seltsame Gespann vor der Glastür. Ein alter Gutswagen mit Holztäfelung und Geländer, wie wir ihn in dieser Gegend noch nie gesehen hatten. Dazu ein alter Schimmel, der den Kopf beim Gehen stets so hielt, als ob er auf der Landstraße Gras abrupfen wollte. Und auf dem Bock saß, ich sage es in der Einfalt meines Herzens, bin mir aber wohl bewusst, was ich sage, das schönste Mädchen, das es wohl je in der Welt gegeben hat. Niemals noch sah ich solche Anmut mit so viel Würde vereint. Sie war das ernsteste aller jungen Mädchen, die zarteste aller Frauen. Schweres blondes Haar umrahmte die Stirn und das fein geformte Gesicht. Auf ihre sehr reine Haut hatte die Sonne zwei rote Flecke gezeichnet. An dieser Fülle von Schönheit bemerkte ich nur einen Fehler. In Augenblicken der Traurigkeit, Entmutigung oder auch nur tiefen Nachdenkens bedeckte sich das so reine Gesicht mit leichter Röte, wie es bei gewissen Kranken vorkommt, die schwer leidend sind, ohne dass man es weiß. Dann verwandelte sich die Bewunderung des Betrachtens in eine Art Mitleid, das umso tiefer war, weil es unerwartet kam. Das alles stellte ich fest, während sie langsam vom Wagen stieg und Marie-Louise mich, nachdem sie mich mit Gewandtheit vorgestellt hatte, veranlasste, mit ihr zu sprechen. Man holte einen Stuhl herbei und sie setzte sich an den Ladentisch gelehnt, während wir stehen blieben. Sie schien den Laden gut zu kennen und zu lieben. Tante Julie war sogleich benachrichtigt worden und in den Laden gekommen. Sie sprach bedächtig, die Hände über dem Leib gefaltet und ihren von einer weißen Haube bedeckten Kopf einer bäuerlichen Handelsfrau leicht hin und her wiegend. Ihre Ankunft hatte den von mir gefürchteten Augenblick, in dem ich in die Unterhaltung einbezogen würde, etwas hinausgezögert, aber es war dann ganz einfach. »Sie werden also bald Lehrer sein«, fragte Fräulein von Galais. Meine Tante zündete über unseren Köpfen eine Porzellanlampe an, die den Laden schwach erleuchtete. Ich sah das sanfte, kindliche Gesicht des jungen Mädchens, ihre so unbefangenen Augen. Umso mehr überraschte mich ihre feste, ernste Stimme. Wenn sie aufhörte zu sprechen, hefteten sich ihre Augen irgendwo anderwärts fest und blieben dort in Erwartung der Antwort. Dabei biss sie sich ein wenig auf die Lippen. »Ich würde auch Unterricht geben, wenn Herr von Galais mein Vater es gestattete«, sagte sie. »Ich würde wie Ihre Mutter die kleinen Jungen unterrichten.« Und sie lächelte, weil sie gezeigt hatte, dass meine Verwandten zu ihr über mich gesprochen hatten. Und die junge Dame fuhr fort mit einem gewissen Bedauern und einer Gereiztheit gegen irgendetwas Geheimnisvolles in ihrem Leben, »und dann werde ich den Knaben beibringen, artig zu sein, eine Artigkeit, wie ich sie verstehe. Ich werde ihnen nicht den Wunsch einflößen, in der Welt herumzureisen, wie Sie, Herr Sorel, es zweifellos tun werden, sobald Sie Lehrer sind. Ich werde Sie lehren, das Glück zu finden, das ganz nahe bei Ihnen ist, wenn es auch gar nicht so aussieht.« Marie-Louise und Firmin waren ebenso verdutzt wie ich. Wir waren sprachlos. Sie fühlte unsere Verwirrung und hielt ein, biss sich auf die Lippen und senkte den Kopf. Dann lächelte sie, als ob sie sich über uns lustig machte, und sagte, »So gibt es vielleicht irgendeinen großen, verrückten jungen Mann, der mich am Ende der Welt sucht, während ich hier bin, im Laden von Frau Florentin, unter dieser Lampe und während mein altes Pferd vor der Tür wartet. Wenn dieser junge Mann mich sähe, würde er sicher nicht daran glauben.« Als ich ihr Lächeln sah, fasste ich Mut und fühlte, dass jetzt die Zeit gekommen war, ebenfalls lachend zu sagen, »Und vielleicht kenne ich diesen großen, verrückten jungen Mann.« Sie sah mich scharf an. In diesem Augenblick läutete die Türglocke. Zwei Frauen mit Körben traten ein. »Kommt ins Esszimmer, dort seid ihr in Ruhe«, sagte meine Tante, die Küchentür öffnend. Als Fräulein von Galais ablehnte und gleich wieder fortgehen wollte, erklärte Tante Julie, »Herr von Galais ist hier und unterhält sich mit Florentin am Kamin.« In der großen Küche brannte immer, selbst im August, ein ewiges Tannenholzfeuer unter Aufflammen und Krachen. Auch hier leuchtete eine Porzellanlampe. Neben Florentin vor zwei Gläsern Schnaps saß ein Greis mit sanftem, durchfurchtem, glatt rasiertem Gesicht, schweigsam wie ein Mensch es ist, der durch Alter und Erinnerungen niedergedrückt wird. Florentin begrüßte uns. Dann schrie er mit seiner starken Stimme, wie sie Handelsleute auf dem Lande haben, so laut, als ob ein Fluss oder mehrere Hektar Landes zwischen uns lägen, »François, ich habe eben für nächsten Donnerstag einen Ausflug ans Cher-Ufer verabredet. Die einen werden jagen, andere fischen oder tanzen oder baden. Fräulein von Galais, Sie kommen zu Pferd. Herr von Galais ist einverstanden, ich habe alles vorbereitet. Und François«, setzte er hinzu, als ob es ihm eben einfiele, »du könntest deinen Freund, Herrn Mohn, mitbringen. Er heißt doch Mohn.« Fräulein von Galais wurde plötzlich sehr blass und erhob sich. Und in diesem Augenblick erinnerte ich mich, dass Mohn ihr damals in der Nähe des Teiches auf dem seltsamen Gut seinen Namen genannt hatte. Als sie mir zum Abschied die Hand reichte, bestand zwischen uns, viel deutlicher als hätten wir viele Worte gewechselt, ein geheimes Bündnis, das nur der Tod brechen konnte, und eine Freundschaft, die viel leidenschaftlicher war als eine große Liebe. Am anderen Morgen klopfte Firmin um 4 Uhr an die Tür des kleinen Zimmers, das ich im Perlhühnerhof bewohnte. Es war noch Nacht, und ich konnte nur mit Mühe meine Sachen auf dem Tische zusammenfinden, der mit Messingleuchtern und ganz neuen Heiligenfiguren bedeckt war, die man am Vorabend meiner Ankunft aus dem Laden geholt hatte, um mein Zimmer damit auszustatten. Ich hörte, wie Firmin im Hofe mein Fahrrad aufpumpte und meine Tante in der Küche das Feuer schürte. Als ich abfuhr, ging gerade die Sonne auf. Aber ich hatte einen langen Tag vor mir. Zunächst wollte ich in Saint-Agathe frühstücken, um ein längeres Ausbleiben zu erklären, und dann weiterfahren, um noch vor Abend in La Ferté-d'Angillon bei meinem Freunde Augustin Mohn einzutreffen. Dies war meine erste lange Fahrt auf dem Rade. Jasmin hatte mich schon seit längerer Zeit trotz meines kranken Beines fahren gelehrt. Wenn das Fahrrad schon für jeden jungen Mann ein recht unterhaltsames Instrument ist, wie muss es erst mir, armem Knaben, erscheinen, der ich noch vor kurzem vom 4. Kilometer ab jämmerlich das Bein nachzog und von Schweiß triefte. Von den Höhen herabfahren und sich in die Tiefe der Landschaft stürzen und wie mit Flügelschlägen in die Weite eilen, die sich vor einem auszubreiten und zu entfalten scheint, ein Dorf in wenigen Augenblicken durchqueren und mit einem Blicke ganz in sich aufnehmen, nur im Traum hatte ich bis dahin so reizvolle, leichte Fahrt gekannt. Selbst die Steigungen überwand ich fast mühelos, denn ich fuhr ja zu Mohn. Mohn hatte mir gesagt, als er mir einst sein Dorf beschrieb, kurz vor dem Dorfe sieht man ein großes Windrad. Er wusste nicht, wozu es diente, oder vielleicht tat er nur so, um meine Neugierde mehr zu reizen. Erst am Spätnachmittag dieses Augusttages erblickte ich das auf einer weiten Wiese im Winde sich drehende große Rad, das wahrscheinlich Wasser für ein nahegelegenes Bauerngut pumpte. Hinter den die Wiese umsäumenden Pappeln traten schon die ersten Häuser hervor. Als ich den großen Bogen entlangfuhr, den die Landstraße beschrieb, um einen Bach zu umgehen, entfaltete sich allmählich die Landschaft. Von der Brücke aus entdeckte ich endlich die Hauptstraße des Dorfes. Hinter den Hecken der Wiese verborgen weideten Kühe, und ich hörte ihre Glocken, während ich vom Rade gestiegen, beide Hände auf die Lenkstange gestützt, das Dorf betrachtete, in das ich eine so schwerwiegende Nachricht bringen sollte. Die Häuser, zu deren Eingängen kleine Holzbrücken führten, waren am Rande eines die Straße herabfließenden Grabens aneinandergereiht wie Barken, die mit eingezogenen Segeln im Hafen in der Abendruhe liegen. Es war die Stunde, in der in jeder Küche das Feuer entzündet wird. Da verlor ich aus Furcht und irgendeinem unklaren Bedauern, diesen Frieden zu stören, allen Mut. Und gerade zur rechten Zeit, um meine plötzliche Schwäche noch zu steigern, erinnerte ich mich, dass ja Tante Moinelle hier in La Ferté-d'Angillon wohnte. Sie war eine meiner Großtanten, alle ihre Kinder waren gestorben. Als ich den kleinen Platz gefunden hatte, an dem ihr Haus lag, rief ich sie laut durch die halboffene Tür und hörte sie ganz am Ende der 3 nebeneinander liegenden Stuben mit sehr hoher Stimme ausrufen, »Nanu, mein Gott!« In der Hast goss sie ihren Kaffee um. Wie konnte sie zu dieser Tageszeit Kaffee trinken? Und erschien auf der Schwelle. Sie hielt sich sehr gerade und trug als Kopfbedeckung eine Art von Kleidungsstück, das Hut, Kapuze und Umhang zugleich darstellte. Ihre große, beulige Stirn verlieh ihr etwas von einer Mongolen- oder Hottentottenfrau. Sie lachte kichernd, wobei sie die Reste ihrer auffallend kleinen Zähne zeigte. Während ich sie küsste, ergriff sie ungeschickt und hastig meine Hand, die ich auf dem Rücken hielt. Mit einer völlig zwecklosen Geheimnistuerei, denn wir waren ja beide ganz allein, drückte sie mir ein Geldstück in die Hand, das ich nicht zu betrachten wagte und das wohl ein Franken sein mochte. Als ich Miene machte, sie um eine Erklärung zu bitten oder ihr zu danken, gab sie mir einen Rippenstoß und rief, »Ach, lass doch, ich weiß schon, wie es ist!« Sie waren stets arm, zum Borgen geneigt und verschwenderisch gewesen. »Ich war immer dumm und unglücklich«, sagte sie ohne jede Bitterkeit mit ihrer Fistelstimme. Die brave Frau war davon überzeugt, dass ich eben solche Geldsorgen hatte wie sie und drückte mir die sehr geringen Ersparnisse dieses Tages in die Hand, ehe ich überhaupt zu Worte kam. Und auch späterhin empfing sie mich immer in gleicher Weise. Die Mahlzeit spielte sich ebenso einsam ab, zugleich traurig und wunderlich wie der Empfang. Sie hatte stets ein Licht im Bereich ihrer Hand, das sie bald mich im Dunkel lassend wegnahm, bald auf einen kleinen Tisch stellte, der mit Tellern und mit angebrochenen oder gesprungenen Vasen bedeckt war. »Dieser da«, sagte sie, »haben die Preußen 1870 die Henkel abgebrochen, weil sie sie nicht mitnehmen konnten.« Und als ich, vom Radfahren ermüdet, im großen Zimmer mit einem karierten Nachthemd des Onkels Moinel im Bette lag, setzte sie sich zu mir und begann mit ihrer geheimnisvollsten und schrillsten Stimme, »Mein armer François, ich muss dir etwas erzählen, über das ich noch mit niemandem gesprochen habe. Ich kam mit Moinel von einem Fest zurück. Ein alter, sehr reicher Freund Moinels hatte uns zur Hochzeit seines Sohnes auf das Gut Les Sablonnières eingeladen. Wir hatten einen Wagen gemietet, was uns sehr viel kostete. Gegen 7 Uhr morgens kehrten wir auf der Landstraße zurück. Es war mitten im Winter und die Sonne ging gerade auf. Niemand war weit und breit zu sehen. Was sehe ich mit einem Mal vor uns auf der Landstraße? Einen kleinen Mann, einen kleinen jungen Mann, schön wie der Tag, der dasteht und sich nicht rührt und uns herankommen sieht. Als wir näher kamen, sahen wir sein hübsches Gesicht, so hübsch und so weiß, dass es Furcht erregte. Ich zitterte wie Espenlaub und ergreife Moinels Arm. Ich dachte, es wäre der liebe Gott. Ich sage zu ihm, »Schau hin, da ist eine Erscheinung.« Er antwortete ganz leise und wütend, »Ich habe es längst gesehen, schweig, alte Klatschbase.« Er wusste nicht, was er tun sollte, da blieb das Pferd stehen. Aus der Nähe gesehen hatte die Erscheinung ein bleiches Gesicht, eine beschmutzte Mütze und lange Hosen. Wir hörten eine zarte Stimme, die sagte, »Ich bin kein Mann, ich bin ein junges Mädchen. Ich bin entflohen und kann nicht mehr weiter. Würden Sie mich in Ihrem Wagen mitnehmen?« Wir ließen sie sofort einsteigen. Kaum hatte sie sich gesetzt, so fiel sie in Ohnmacht. »Und ahnst du, mit wem wir zu tun hatten?« Es war die Braut des jungen Mannes von Les Sablonnières, Franz von Galais, bei dem wir zur Hochzeit eingeladen waren. Ich sagte, »Aber wenn die Braut entflohen war, gab es doch keine Hochzeit.« »Nein, natürlich nicht«, meinte sie, mich verdutzt ansehend. »Es fand keine Hochzeit statt, weil diese arme Irre sich 1000 Tollheiten in den Kopf gesetzt hatte, wie sie uns nachher erzählte. Sie war eine der Töchter eines armen Webers und war überzeugt, dass so viel Glück unmöglich sei, dass der junge Mann zu jung für sie sei, dass alle Wunder, die er ihr beschrieben hatte, nur in der Einbildung bestanden, und als Franz endlich gekommen war, um sie zu holen, hatte Valentin Angst bekommen. Um vor Verfolgung sicher zu sein, zog sie Männerkleidung an und entfloh zu Fuß auf der Landstraße, die nach Paris führt. Ihrem Bräutigam ließ sie einen Brief zurück, in dem sie erklärte, sie wolle zu einem jungen Manne gehen, den sie liebe, und das war nicht wahr. Das Opfer, das ich gebracht habe, macht mich glücklicher, als wenn ich seine Frau wäre, sagte sie mir. Und was habt ihr mit dem armen Mädchen gemacht? Zunächst haben wir ihr einen Schluck Wein eingeflößt, dann haben wir ihr zu essen gegeben. Und als wir heimgekommen waren, hat sie am Feuer geschlafen. Sie ist fast den ganzen Winter bei uns geblieben. Tagsüber, solange es hell war, arbeitete sie, sie schneiderte, fertigte Hüte und reinigte das ganze Haus mit wahrer Leidenschaft. Sie hat alle die Tapeten, die du hier siehst, geklebt. Und seit sie hier war, nisten die Schwalben draußen. Aber am Abend, bei Einbruch der Nacht, wenn sie mit der Arbeit fertig war, fand sie immer einen Vorwand, in den Hof, den Garten oder vor die Tür zu gehen, selbst wenn es Stein und Bein fror. Und dort fanden wir sie, wie sie herzzerbrechend weinte. Im März wollte sie trotz aller unserer Vorstellungen ihren Weg nach Paris fortsetzen. Ich gab ihr Kleider von mir, die sie für sich zurechtmachte. Moinel kaufte ihr am Bahnhof die Fahrkarte und gab ihr etwas Geld. Sie hat uns nicht vergessen. Sie ist in Paris in der Nähe von Notre Dame Schneiderin. Einmal hat sie uns geschrieben, ob wir nichts von Les Sablonnières wüssten. Um sie ein für allemal von dieser Idee abzubringen, habe ich ihr geantwortet, der junge Mann sei für immer verschwunden und das junge Mädchen verheiratet. Sollte ich wirklich jetzt die Freudenbotschaft, die ich Mohnmorgen bringen wollte, ihm durch das, was ich eben erfuhr, verbittern? Warum ihn in ein schier unmögliches Unternehmen stürzen? Den Aufenthaltsort des jungen Mädchens kannten wir zwar, aber wo sollten wir den in der Welt umherirrenden Franz suchen? Lassen wir die Irren bei den Irren, dachte ich. Und ich beschloss, nicht eher etwas zu sagen, bis ich nicht Augustin Mohns und Fräulein von Galais Hochzeit erlebt hätte. Als ich am nächsten Morgen die große Hauptstraße betrat, war so schönes Ferienwetter, herrschte eine so große Ruhe und über dem Dorfe schwebten so friedliche, vertraute Geräusche, dass ich all die freudige Zuversicht eines Bringers guter Nachrichten wiedergefunden hatte. Augustin bewohnte mit seiner Mutter das alte Schulhaus. Beim Tode seines Vaters, der schon lange im Ruhestande lebte und durch eine Erbschaft wohlhabend geworden war, hatten sie auf Mohns Wunsch das Schulgebäude gekauft, in dem der alte Lehrer 20 Jahre hindurch unterrichtet hatte und wo Mohn selbst lesen gelernt hatte. Das große quadratische Haus bot keinen sehr anheimelnden Anblick und sah aus wie eine Mairie, was es auch tatsächlich gewesen war. Die Fenster des Erdgeschosses lagen nach der Straße so hoch, dass niemand hineinsehen konnte, und der baumlose Hof, an dessen Ende ein Turnsaal die Aussicht auf die Felder versperrte, war gewiss der ödeste und traurigste Schulhof, den ich je gesehen habe. In dem winkligen Korridor, auf den vier Türen führten, traf ich Mohns Mutter mit einem großen Pack Wäsche, die sie wohl schon in der frühesten Morgenstunde im Garten getrocknet hatte. Ihr graues Haar war halb aufgegangen und einige Strähnen hingen ihr ins Gesicht. Ihre regelmäßigen Züge unter einer altmodischen Haube sahen geschwollen und ermüdet aus, wie nach einer durchwachten Nacht, und sie neigte traurig und mit nachdenklicher Miene den Kopf. Als sie mich aber bemerkte, erkannte sie mich sofort und lächelte. »Sie kommen gerade zur rechten Zeit«, sagte sie. »Sehen Sie, ich bringe die Wäsche, die ich für Augustins Abreise habe, trocknen lassen. Ich habe die Nacht hindurch alles für ihn zurechtgemacht. Der Zug fährt um 5 Uhr. Aber wir werden noch mit allem fertig.« Sie tat so zuversichtlich, dass man hätte meinen können, der Entschluss der Reise rühre von ihr her. Und wahrscheinlich wusste sie noch nicht einmal, wohin Mohn fahren wollte. »Gehen Sie hinauf. Sie finden ihn in der Mairie beim Schreiben.« Eiligst stieg ich die Treppe hinauf, öffnete die Türe rechts, an der man das Schild mit der Aufschrift »Mairie« hatte hängen lassen, und befand mich in einem großen Raume mit 4 Fenstern, 2 aufs Dorf, 2 aufs Feld gehend. An den Wänden hingen vergilbte Bilder der Präsidenten Grévy und Carnot. Auf einem großen Podium, das den ganzen Hintergrund des Zimmers einnahm, standen noch vor einem grün gedeckten Tische die Stühle der Gemeinderäte. In der Mitte saß auf einem alten Lehnstuhl, der für den Maire bestimmt gewesen war, Mohn und schrieb. Seine Feder in ein altmodisches, herzförmiges Tintenfass aus Steingut tauchend. An diesen Ort, der für irgendeinen Dorfrentner passend schien, zog sich Mohn während der langen Ferien zurück, wenn er nicht in der Gegend umherstreifte. Als er mich erkannte, erhob er sich, aber nicht mit der freudigen Hast, die ich erwartet hatte. »Sorel«, sagte er nur tief erstaunt. Mohn war derselbe große Bursche mit dem knochigen Gesicht und dem kurzgeschorenen Haar geblieben. Ein ungepflegter Schnurrbart begann ihm zu wachsen. Er besaß noch den gleichen freimütigen Blick, aber über die Glut der vergangenen Jahre schien eine Art Nebelschleier gebreitet, den nur ab und zu seine frühere große Leidenschaft verwehte. Mein Anblick schien ihn in Verwirrung zu bringen. Mit einem Satz war ich auf dem Podium. aber seltsamerweise dachte er nicht einmal daran, mir die Hand zu reichen. Er hatte sich zu mir gewandt, die Hände auf dem Rücken, an den Tisch gelehnt, den Kopf nach hinten gebeugt mit tief verlegener Miene. Als er mich so betrachtete, ohne mich zu sehen, war er schon ganz von dem in Anspruch genommen, was er mir sagen wollte. Als ein Mensch, dem es schwer wurde, mit Sprechen zu beginnen, so wie es bei Einsamen, Jägern und Abenteurern zu sein pflegt, hatte er einen Entschluss gefasst, ohne sich um die Worte zu kümmern, mit denen er ihn erklären sollte. Und jetzt, als ich vor ihm stand, begann er erst, sich die notwendigen Worte mühsam zu überlegen. Mittlerweile erzählte ich ihm heiter, wie ich hergekommen war, wo ich die Nacht verbracht hatte und dass ich zu meiner Überraschung gesehen hätte, dass Frau Mohn die Abreise ihres Sohnes vorbereitete. »Ach, sie hat es dir gesagt?« fragte er. »Ja, aber ich denke, es wird keine lange Reise sein.« »Doch, eine sehr lange Reise.« Für einen Augenblick war ich außer Fassung gebracht, weil ich fühlte, dass ich sogleich mit einem einzigen Wort diesen mir unbegreiflichen Entschluss rückgängig machen könnte. Ich wagte nichts mehr zu sagen und wusste nicht, wie ich meine Botschaft ausrichten sollte. Aber er sprach endlich wie jemand, der sich rechtfertigen will. »Sorel«, sagte er, »du weißt, was mein seltsames Abenteuer von Saint-Agathe für mich bedeutet. Es war für mich der Grund zu leben und zu hoffen. Was sollte ich tun, als ich diese Hoffnung verloren hatte? Konnte ich wie andere Menschen leben? Und ich habe doch versucht, dort in Paris zu leben, als ich sah, dass alles zu Ende war und dass es zwecklos sei, das verlorene Gut zu suchen. Aber wie kann ein Mensch, der auch nur einen Augenblick im Paradiese gewesen ist, sich wieder an das alltägliche Leben gewöhnen? Was für andere Glück bedeutete, erschien mir lächerlich. Und als ich mich eines Tages in aller Aufrichtigkeit entschloss, genau wie alle anderen zu leben, da sammelte sich am gleichen Tage für lange Zeit Reue in mir an. »Erkläre dich endlich näher, Mohn, weshalb diese lange Reise? Hast du irgendeinen Fehler gut zu machen oder ein Versprechen zu erfüllen?« »Ja, das wohl«, antwortete er. »Du erinnerst dich jenes Versprechens, das ich Franz gegeben hatte?« »Ach«, sagte ich erleichtert, »handelt es sich nur darum?« »Jawohl, und vielleicht auch darum, einen Fehler wieder gut zu machen, beides zugleich.« Während des nun folgenden kurzen Schweigens beschloss ich zu reden und überlegte, wie ich beginnen sollte. Er kam mir zuvor. »Es gibt nur eine Erklärung, an die ich glaube. Gewiss, ich hätte Fräulein von Galais gern noch einmal wiedergesehen, nur wiedergesehen. Aber als ich das namenlose Gut entdeckte, stand ich, davon bin ich jetzt überzeugt, so hoch, war zu einem Grad der Vollkommenheit und Reinheit gelangt, den ich nie wieder erreichen werde. Nur im Tode, wie ich dir einmal schrieb, werde ich vielleicht die Schönheit jener Zeit wiederfinden.« Er näherte sich mir und fuhr in verändertem Ton in seltsamer Erregtheit fort. »Höre, Sorel, diese neue Unruhe, diese große Reise, der Fehler, den ich begangen habe und den ich wieder gut machen muss, das alles ist mein altes Abenteuer, das sich fortsetzt.« Eine Weile versuchte er mühsam, seine Erinnerungen wieder zurückzurufen. Ich hatte die vorher gegebene Gelegenheit versäumt. Diesmal wollte ich sie um keinen Preis vorübergehen lassen, und ich sprach: »Zu früh. Denn später bereute ich es bitter, nicht sein Bekenntnis angehört zu haben.« Ich sagte also meinen Satz her, den ich für die Gelegenheit vorbereitet hatte, der aber jetzt nicht mehr passte. Ohne eine Bewegung und kaum den Kopf erhebend begann ich: »Und wenn ich dir jetzt sagte, dass alle Hoffnung noch nicht verloren ist?« Er sah mich an, dann wandte er plötzlich die Augen ab und errötete, wie ich noch nie jemanden habe erröten sehen. Das Blut stieg ihm so schnell in den Kopf, dass seine Schläfen heftig pochten. »Was meinst du?« fragte er schließlich mit kaum hörbarer Stimme. Und nun erzählte ich ihm in einem Zuge alles, was ich wusste, was ich getan hatte und das, wie die Dinge jetzt lagen, es beinahe so aussah, als ob Yvonne von Galais mich zu ihm geschickt habe. Er war erschreckend blass geworden. Während meiner ganzen Erzählung hörte er still zu, den Kopf ein wenig eingezogen, wie jemand, der überrascht wird und nicht weiß, wie er sich verteidigen, verbergen oder wie er entfliehen soll. Er unterbrach mich nur ein einziges Mal. Ich hatte ganz nebenbei erwähnt, dass man Les Sablonnières ganz abgebrochen hatte und dass das frühere Gut nicht mehr vorhanden war. »Ah«, sagte er, »du siehst«, als ob er eine Gelegenheit gesucht hätte, sein Verhalten und die Verzweiflung, der er sich hingegeben hatte, zu rechtfertigen. »Du siehst, es ist nicht mehr da.« Zum Schluss erzählte ich ihm, dass mein Onkel Florentin eine Landpartie veranstalte, zu der Fräulein von Galais zu Pferde kommen wollte und dass er selbst dazu eingeladen sei. Ich war überzeugt, dass die Aussicht auf eine so günstige Gelegenheit alles, was von seinem Kummer noch blieb, beseitigen würde, aber er schien ganz fassungslos zu sein und hüllte sich in Schweigen. »Du musst gleich deine Reise abbestellen, wir wollen es deiner Mutter sagen«, mahnte ich ungeduldig. Als wir beide hinuntergingen, fragte er zögernd, »Diese Landpartie, ich muss also wirklich kommen?« »Aber ich bitte dich, so etwas fragt man nicht«, entgegnete ich. Er sah aus wie jemand, den man bei den Schultern vorwärts schiebt. Unten angekommen teilte Augustin Frau Mohn mit, dass ich mit ihnen zu Mittag und Abendessen und im Hause schlafen würde und dass er am anderen Morgen ein Rad leihen wollte, um mit mir nach Le Vieux-Nancy zu fahren. Ich konnte Augustin auf der Straße nach Le Vieux-Nancy kaum folgen. Er fuhr wie ein Rennfahrer. Er stieg auch bei Steigungen nicht vom Rade. Anstelle des gestrigen, unerklärlichen Zauderns beherrschte ihn jetzt ein Fieber, eine nervöse Spannung, der Wunsch, so schnell wie möglich anzukommen, dass ich fast erschreckt war. Bei meinem Onkel zeigte er dieselbe Ungeduld. Er schien unfähig, sich für irgendetwas zu erwärmen, bis zu dem Augenblick, wo wir am anderen Tage gegen 10 Uhr morgens alle im Wagen saßen, um ans Ufer des Flusses zu fahren. Unter einer Birkengruppe streckten wir uns im Grase aus, vor uns lag eine große Lichtung, die für Spiele endlosen Raum zu bieten schien. Die Wagen wurden abgespannt und die Pferde nach dem Gut Les Aubiers gebracht. Man begann im Walde, die Vorräte auszupacken und auf der Wiese kleine zusammenlegbare Tische aufzustellen, die mein Onkel mitgebracht hatte. Jetzt wurden Leute gebraucht, die bereit waren, bis zur Landstraße vorzugehen und auf die Nachzügler aufzupassen, um ihnen zu sagen, wo wir waren. Ich erbot mich sogleich. Mohn folgte mir und wir stellten uns an der Hängebrücke auf, an der Kreuzung mehrerer Fußwege und der Straße, die von Les Sablonnières kam. Von Le Vieux-Nancy traf noch ein Wagen ein mit unbekannten Bauern und einem großen, bändergeschmückten Mädchen. Dann nichts mehr. Nach einer Viertelstunde sagte er, »Wenn sie gar nicht käme?« Ich antwortete, »Aber sie hat es ja versprochen, sei doch nicht so ungeduldig.« Er begann wieder auszuspähen. Endlich aber war er nicht mehr fähig, das unerträgliche Warten länger auszuhalten und sagte, ich werde jetzt zu den anderen gehen. Ich weiß nicht, was gegen mich ist, aber ich fühle, wenn ich hier bleibe, wird sie nie kommen. Und es würde unmöglich sein, dass sie jetzt am Ende dieses Weges erschiene. Er ging auf die Wiese und ließ mich allein zurück. Ich ging die Straße einige 100 Meter entlang, um die Zeit zu vertreiben, und an der ersten Wegbiegung sah ich Yvonne von Galais auf ihrem alten Schimmel, der an diesem Morgen so munter war, dass sie an den Zügeln ziehen musste, um zu verhindern, dass er in Trab fiel. Neben dem Pferde schritt mühsam und still Herr von Galais. Sie hatten sich wahrscheinlich unterwegs abgelöst und abwechselnd das Pferd bestiegen. Als das junge Mädchen mich ganz allein sah, lächelte sie, sprang behende ab, gab die Zügel ihrem Vater und ging auf mich, der ich ihr entgegeneilte, zu. »Ich bin recht froh, Sie allein zu finden«, sagte sie, »denn ich möchte niemand anderem als Ihnen den alten Belisar zeigen und ihn auch nicht bei den anderen Pferden lassen. Erstens ist er zu hässlich und alt, und dann fürchte ich immer, dass er durch ein anderes Pferd verletzt wird. Und ich möchte nur auf ihm reiten. Wenn er einmal tot ist, reite ich überhaupt nicht mehr.« Auch bei Fräulein von Galais fühlte ich wie bei Mohn unter dieser reizenden Lebhaftigkeit und scheinbar so ruhigen Anmut Ungeduld und fast Angst.